Die Predigt lautet heute, wie aus Schwierigkeiten Chancen werden. Und das ist Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir: Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken und das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinem Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Und zwar richten wir unseren Blick nach der Offenbarung wieder ins Alte Testament. Und wir schauen uns ein Buch an, das man schnell mal übersieht, dass man schnell vergisst, das Buch Nehemia. Und ich kann euch sagen, es ist ein ganz wunderbares Buch. Denn Nehemia schreibt einen Bericht von der wohl spannendsten Zeit seines Lebens, behaupte ich jetzt mal so. Und er schreibt diesen Bericht meistens aus der Ich-Perspektive. Also wir als Leser können ganz nah und persönlich dabei sein. Und Nehemia wird lernen, in diesem Buch plötzlich Verantwortung übernehmen zu müssen. Er spürt, dass Gott ihn beruft zu einer großen Aufgabe, und zwar die Aufgabe, wir werden es später sehen, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen. Er spürt diese Berufung, und diese Berufung wird ihm immer mehr zu einer tiefen Gewissheit, sodass er irgendwann diesen großen Glaubensschritt wagt. Und wir werden dann im Buch Zeuge davon, wie Nehemia trotz großer Krisen und Schwierigkeiten diese Stadtmauer in Jerusalem wieder aufbaut. Nehemia ist kein Priester oder Geistlicher. Er ist zu einer ganz praktischen Aufgabe berufen. Und ich glaube, das macht ihn auch so sympathisch. Und ich glaube, dass wir in diesem Buch ganz viel für unser persönliches Leben von Gott lernen können. Und deswegen beginnen wir ganz vorne im ersten Vers des ersten Kapitels. Und ich muss vorher sagen, ich habe leider eine andere Übersetzung als ihr, aber der Inhalt ist der gleiche. Von daher kein Problem. Vers 1. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohnes Hachalias. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz in Susa auf. Zugegebenermaßen kein sehr erbaulicher Vers, aber dieser erste Vers hilft uns, um so einen historischen Hintergrund mal zu geben. Und zwar, kurzer Rückblick, ungefähr um das Jahr 600 vor Christus wurde das Südreich Israels von der Weltmacht Babylon überrannt. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört, die Jerusalemer wurden alle verschleppt. Und damit war im Grunde das Nordreich war schon zerstört, jetzt auch das Südreich Israel war vernichtet. Und das hatte Gott schon lange, lange vorher angekündigt durch seine Propheten. Schon Mose hat davon gesprochen, Jesaja hat es ganz deutlich gesagt und tatsächlich ist es eingetroffen. Aber Gott hat auch angekündigt, nach 70 Jahren werde ich einen Rest meines Volkes zurückkehren lassen nach Jerusalem. Und tatsächlich, nach 70 Jahren, wisst ihr, was passiert ist? Diese Weltmacht Babylon mit der uneinnehmbar geltenden Stadt Babel, ja, eines der großen Weltwunder, die Tore von Babylon, die Stadt wurde eingenommen von einem Bündnis der Meder und Perser. Und diese Perser setzen sich durch und es wird eine neue Weltmacht, das Großreich Persien. Kyros wird der neue König und das eins der ersten Gesetze, die Kyros erlässt, ist, er schickt die ganzen Völker zurück in ihre Heimat. Die Völker, die die Babylonier verschleppt hatten. Und der Grund dafür ist, Kyros denkt sich, die Babylonier haben nicht nur die Völker verschleppt, sondern auch diese ganzen Götterstatuen der Völker, haben die Tempel zerstört und so weiter. Und Kyros denkt sich, das war der große Fehler. Ich schicke die ganzen Götter zurück in ihre Heimat und dann sind sie mir wohlgesonnen. Das ist der Grund. Für die Israeliten ist das egal, schließlich dürfen sie zurück in ihre Heimat. Und unter Esra, das ist das Buch vor Nehemia, bauen die Juden den Tempel in Jerusalem wieder auf. Viele Juden blieben aber in Persien zurück. Und einer davon ist eben Nehemia. Und Nehemia ist ein Mann, der wirklich gebildet ist, der wirklich Karriere gemacht hat. Ich weiß, hier sitzen einige, die auch Karriere gemacht haben, aber nicht so wie Nehemia. Nehemia arbeitet sich hoch bis zum Mundschenk des persischen Königs. Der Mundschenk, der war verantwortlich dafür, für das leibliche Wohl des Königs. Also er musste das Essen testen und auch die Getränke und gucken, ob das vergiftet war. Wenn das vergiftet war, ist halt der Mundschenk gestorben und nicht der König. Klingt jetzt erstmal nicht nach so einem tollen Job, aber der Mundschenk ist wirklich, er war einer der wichtigsten Männer im Reich. Warum? Er hatte Zutritt zu allen Privatgemächern des Königs und er war immer an seiner Seite. Er war einer der wichtigsten Berater des Königs. Denn der König musste ja diesem Mundschenk auch hundertprozentig vertrauen können. Und Nehemia hat es also geschafft, er ist Mundschenk des persischen Königs, des mächtigsten Mannes der Welt. Und er schreibt hier, ich bin in der königlichen Residenz in Susa, das war die Winterresidenz des Königs. Nehemia geht es gut, es läuft so richtig bei ihm. Und dann ganz plötzlich trifft ihn wie ein Schlag eine Nachricht, mit der er niemals gerechnet hätte. Verse 2 und 3. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Damit hatte Nehemia nicht gerechnet. Er dachte, dass es den Juden jetzt eigentlich ganz gut gehen sollte. Der König hatte ihnen auch Materialien mitgegeben, um die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Wir befinden uns etwa im Jahr 445 vor Christus. Und dann trifft ihn diese Nachricht wie ein Schlag. Seine Verwandten, sein Volk leidet bittere Not. Es war nicht Friede, Freude, Eierkuchen in Jerusalem, im Gegenteil. Und es lag daran, als die Juden verschleppt worden sind, haben natürlich andere Völker, andere Sippen dort die Macht übernommen in diesem Gebiet. Und die wollten jetzt nicht einfach zusehen, wie die Juden zurückkehrten und ihre Stadt und ihr Reich da aufbauten. Da hatten sie was dagegen und Sie schafften es sogar, bei dem persischen König vorzusprechen durch einen Brief und ihn zu überreden, ein Gesetz zu erlassen, das es den Juden verbot, die Stadt aufzubauen. Das können wir auch in der Bibel nachlesen, im Buch Esra. Esra 4, ein paar Seiten weiter vorne. Und ich lese uns mal ein paar Verse. Der König, also der persische König, schickt folgende Antwort zurück. An den Statthalter Rehum, den Schreiber Schimschai und die königlich Beauftragten in Samarien und im übrigen Gebiet westlich des Euphrat. Also die anderen Männer. Ich grüße euch. Euer Schreiben wurde in meiner Gegenwart übersetzt und verlesen. Auf meinen Befehl hin wurden Nachforschungen angestellt und tatsächlich fand man in den Chroniken, dass diese Stadt sich seit jeher gegen das Königshaus aufgelehnt und Verschwörungen angezettelt hat. In Jerusalem haben Könige regiert, die ihre Herrschaft über das ganze Gebiet westlich des Euphrat ausdehnten und den Bewohnern Tribut, Steuern und Zölle auferlegten. Darum sollt ihr den Männern dort verbieten, die Bauarbeiten weiterzuführen. Die Stadt darf erst dann wieder aufgebaut werden, wenn ich selbst es befehle. Seid in dieser Angelegenheit nicht nachlässig. Unser Reich darf nicht noch einmal Schaden davontragen. Soweit der persische König. Eine Abschrift des Briefes wurde Rehum, Schimschai und den übrigen führenden Männern vorgelesen. Sofort brachen sie nach Jerusalem auf und hinderten die Juden mit Waffengewalt am Weiterbau. Also die Nachbarvölker hatten es geschafft, es wurde ein Gesetz erlassen, die Juden durften Jerusalem nicht weiter aufbauen. Und damit war die Stadt schutzlos ausgeliefert. Eine Stadt ohne Stadtmauer, ohne Tore, wie will man das verteidigen? Und Nehemia trifft diese Nachricht wie ein Schlag. Niemals hätte er damit gerechnet. Und manchmal gibt es, glaube ich, auch in unserem Leben Nachrichten, die einem wie aus heiterem Himmel treffen können. So richtige Hiobsbotschaften, wie bei Nehemia. Und ich wollte mal die Frage stellen, ob ihr das auch kennt. Müsste keiner beantworten, aber beantwortet das mal für euch. Kennt ihr das auch? So richtig entmutigende Neuigkeiten. Irgendwas, was dich oder einen geliebten Menschen betrifft und was dich so richtig entmutigt oder herausfordert. Probleme, Schwierigkeiten, die plötzlich auftreten, womit man nicht gerechnet hat, oder auch wie in Jerusalem Stillstand und Perspektivlosigkeit. Irgendwie läuft es nicht, wie man sich das gedacht hat. Und wenn es sowas gibt in deinem Leben oder in deinem Umfeld, wie gehst du damit um? Was macht es mit dir, wenn plötzlich Schwierigkeiten auftreten? Lass uns mal Nehemias Reaktion anschauen. Vers 4. Das erste, was Nehemia macht und was, glaube ich, total verständlich ist und was auch angemessen ist, er weint und er trauert. Es kommt eine schlimme Nachricht und Nehemia tut das, was total menschlich ist. Er weint. Er ist traurig. Und zwar nicht ein bisschen. Hier steht, ich setzte mich hin und trauerte. Und das unterstreicht nochmal, er war wirklich am Boden zerstört. Und ich glaube, Trauer ist eine angemessene Reaktion auf schlimme Neuigkeiten, auf Schwierigkeiten und auf Leid. Aber, und das ist auch ganz wichtig, der Vers geht noch weiter. Nehemia schreibt, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang und ich fastete und betete. Nehemias Trauer mündet nicht in Verzweiflung, sondern in Gebet. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Er betete und fastete tagelang. Wenn wir in Kapitel 2 den ersten Vers anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze nicht nur ein paar Tage war, es ging 4 Monate. 4 Monate, in denen er verzweifelt gebetet hat, gerungen hat mit Gott, in denen er Gott um eine Perspektive, um Hilfe, um Eingreifen gebeten hat. Und ich glaube, in diesen 4 Monaten ist extrem viel passiert in Nehemias Leben. Es wird nicht genau beschrieben, was, aber wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube, diese 4 Monate des Gebets und der Ausrichtung auf Gott sind ganz entscheidend für die Kraft seines späteren großen Projektes. Zunächst schauen wir uns aber das Gebet an. Und das Gebet ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir vor Gott kommen können. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir unser Gebetsleben immer wieder hinterfragen und schauen, wie und wofür bete ich eigentlich jeden Tag und wie und wofür beten die Personen in der Bibel, die Vorbilder, ein Nehemia oder ein Paulus oder ein Petrus, ein Johannes, ein Jesus. Gibt es da Ähnlichkeiten oder beten wir komplett unterschiedlich? Das Erste, was Nehemia macht in seinem Gebet, er spricht Gott an, eine Anrede Gottes. Vers 5. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und du ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und du erweist Gnade denen, die dich lieben und die nach deinen Geboten leben. Das Erste, was Nehemia macht, er macht sich klar, mit wem er jetzt spricht. Er spricht mit dem Gott des Himmels, mit dem mächtigen und ehrfurchtgebietenden Gott und mit dem treuen und gnädigen Gott. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen. Wir müssen lernen, im Gebet uns bewusst zu werden, mit wem wir da gerade sprechen. Denn vielleicht kennt ihr das, ich kenne das sehr gut. Und ich verfalle ziemlich schnell manchmal in Floskeln oder meine Gebete abends vorm Schlafen gehen. Ich bin schon halb am Schlafen und ich bin überhaupt nicht konzentriert. Und das, ja, man murmelt das so ein bisschen vor sich her. Oder Gebete, die nur aus Bitten bestehen. Bitte mach das und das und das. Und ich sage nicht, dass Gebete nicht auch mal kurz und knackig sein dürfen, aber ich glaube, es liegt ein riesiger Segen darin, wenn wir uns bewusst machen, mit wem wir da sprechen. Denn es gibt eine Schwierigkeit, ein Problem in Nehemias Leben und das Erste, was er macht, er richtet seinen Blick auf Gott. Er macht sich bewusst, ich rede jetzt mit dem König der Könige, nicht mit irgendjemandem. Ich bin Mundschenk des mächtigsten Mannes der Welt, aber ich rede jetzt mit dem König der Könige. Mit dem allmächtigen Gott. Und was dann folgt, ist auch etwas, was wir, glaube ich, gar nicht so oft machen. Es folgt ein Sündenbekenntnis von Nehemia. Vers 6. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, Gott. Auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Nehemia kennt die Schriften der Bibel sehr gut und er weiß, das Volk Israel ist im Exil. Warum? Weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben, weil sie sich abgewandt haben von Gott, weil sie im Alltag nicht mit Gott gelebt haben, sondern nach ihren eigenen Begierden gefragt haben. Und es gibt absolut keinen Grund, warum Gott dieses Volk wieder zurück nach Jerusalem schicken sollte oder warum er ihm gnädig sein sollte. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir hier einstimmen mit Nehemia. Auch wir sind Sünder, jeder von uns. Und wir leben oft nicht so, wie es Gott ehrt, wie es Gott gefällt, wie Gott es sich gedacht hat. Wir suchen uns unseren eigenen Lebensstil und wenden uns von Gott ab. Und die Bibel sagt ganz klar, eigentlich verdienen wir dann genau das, was wir damit wollen, dass wir von Gott verlassen sind. Und zwar in alle Ewigkeit, ohne den gütigen Gott leben. Ein anderes Wort dafür ist die Hölle. Das ewige Verlassensein von Gott. Und ich glaube, das Exil der Israeliten ist eigentlich ein Sinnbild dafür. Israel wendet sich von Gott ab und Gott sagt, dann geht. Und er schickt sie weg ins Exil, dort, wo er nicht wohnt. Gott sagt, ich wohne auf dem Berg Zion, in Jerusalem, und er schickt sein Volk weg von sich. Und Nehemia versteht das. Und deshalb bittet er Gott um Vergebung. Und er tut das, weil er weiß, Gott ist gnädig. Und zwar, wir haben eben gesungen, er ist unfassbar gnädig. Er weiß, Gott wird auch wird diejenigen retten, die sich ihm wieder zuwenden und die sich nach seinen Worten richten möchten. Und deshalb betet er in Vers 8, Gott, aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, wo ich auch für immer wohnen will. Was für ein gnädiger Gott. Egal wie weit weg ihr seid, ich werde euch zurückbringen. Dorthin, wo ich wohne, für immer. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und die Strafe ist absolut gerecht, die die Israeliten bekommen haben. Er hat sich von ihnen abgewandt, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Und er verstößt sie ins Exil. Und genauso wird er alle Menschen von sich stoßen, die sich von ihm abwenden. Aber Gott ist auch gnädig und gütig. Und zwar unfassbar gnädig und gütig. Und genauso wie er alle Israeliten, die ihn um Vergebung bitten und sich ihm wieder zuwenden, zu sich holt, von allen Enden der Erde. Genauso rettet Gott alle Menschen, die ihn um Vergebung bitten und sich nach seinen Worten richten möchten. Menschen von allen Enden der Erde. Denn Jesus Christus ist ja für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und dadurch haben wir Vergebung unserer Sünden, wenn wir daran uns festklammern. Dadurch können wir zu Gott kommen. Dadurch ist da nichts mehr zwischen uns. Und dadurch können wir Gott Vater nennen. Und wir dürfen seine Kinder sein. Und wir dürfen in alle Ewigkeiten dort wohnen, wo Gott ist. Ein anderes Wort dafür ist auch der Himmel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann erinnere dich immer wieder daran, was Gott für dich getan hat. Wie gnädig er ist. Bitte ihn auch immer wieder um Vergebung im Gebet, wie Nehemia das hier tut, wenn du gegen ihn gesündigt hast. Aber erinnere dich an seine unfassbare Gnade und halte dich an dieser Treue und seinen Verheißungen fest. Und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst oder noch haderst, dann ermutige ich dich, bitte Gott um Vergebung für deine Sünden und wende dich ihm zu. Nimm Jesus Christus als den Herrn deines Lebens an, mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens und dann erlebe, was es heißt, einen unfassbar gnädigen und gütigen Vater, Gott zum Vater zu haben. Und das gilt jedem, egal wie weit wir uns von Gott entfernen. Es gibt keine Entfernung, die zu weit ist für die Gnade Gottes. Er möchte dich zu sich holen, für alle Ewigkeit. Und diese Wahrheit ist eigentlich das Fundament von Nehemias Glauben. Ja? Er kennt Jesus noch nicht, aber er kennt den gütigen Gott. Und er vertraut darauf. Und in dieser entmutigenden Situation schaut er auf Gott, auf den allmächtigen und heiligen und gütigen und gnädigen Gott. Und er schaut auch auf sich und sieht seine ganze Sünde und Schuld und er tut das einzig Richtige, er bittet Gott um Vergebung für diese Schuld. Und Gott vergibt gerne. Und erst dann bittete er Gott in seinem Gebet um das Eingreifen, um seine Hilfe. Vers 11. Oder auch Vers 10. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte, erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Und damit kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt. Wir haben uns angeschaut, es ging gut in Nehemias Leben. Es ging richtig gut. Karriere. Das ist das Stichpunkt. Er hat massig Geld verdient. Er war am Königshof, hat das beste Essen genossen, das Essen, das der König bekommen hat. Die Getränke des Königs durfte er essen und trinken, musste er auch. Es ging ihm richtig gut. Und dann plötzlich kommt diese schreckliche Nachricht: Nehemia, dein Volk, deine Verwandten, sie leiden bittere Not. Sie werden teilweise ja ausgeraubt. Und Nehemia ist entmutigt. Er weint, er trauert und er geht ins Gebet. Er richtet seinen Blick auf den großen Gott, der so viel mächtiger ist. Und ich glaube jetzt, damit kommen wir zu dem vierten Punkt, die Chancen sehen, wie aus Schwierigkeiten Chancen werden. Das ist ein Punkt, der gar nicht so richtig im Text vorkommt, nur so zwischen den Zeilen. Ich glaube, während dieser Zeit des Gebets beginnt in Nehemia ein Gedanke zu reifen. Könnte es sein, dass Gott mich benutzen möchte, um meinem Volk zu helfen? Nachdem er seinen Blick auf Gott gerichtet hat, erkennt Nehemia in all diesem Leid auch eine Chance, eine Perspektive in der Perspektivlosigkeit. Und er spürt irgendwie, dass Gott ihn zu sich ruft, dass Gott ihn ruft, eine Aufgabe zu übernehmen. Und was er tut, er betet und er ringt mit Gott darum. Gott, ist es wirklich das, was du möchtest? 4 Monate lang ringt er mit Gott im Gebet, aber Stück für Stück reift dieser Gedanke: Ich muss zum König gehen. Ich muss den König bitten, dieses Gesetz zu widerrufen. Und das ist ein lebensgefährlicher Schritt für Nehemia. Der persische König sieht sich im Grunde als eine Gottheit. Seine Worte sind Gesetz. Und seine Worte sind unfehlbar, aus seiner Sicht. Und allein den König zu bitten, dieses Gesetz zu widerrufen und damit einzugestehen, das war ein Fehler, allein das könnte Nehemia ohne weiteres das Leben kosten. Wir sehen sogar im Buch Esther, Esther ist die Frau des persischen Königs und sie traut sich eigentlich nicht einmal, ohne gerufen zu werden, zum König zu gehen. Denn allein das kann den Tod bedeuten. Also ein lebensgefährliches Unterfangen. Und wir werden hier Zeuge davon, wie Gott einen Menschen beruft. Nicht durch große Engelserscheinungen oder irgendwas Spektakuläres. Nein, es gibt ein Problem. Jerusalem liegt in Trümmern. Die Stadt ist verloren. Und Nehemia spürt so großes Mitgefühl in seinem Herzen. Er weint und er trauert sehr stark. Und dann wächst er dieser Gedanke, dass er irgendwas tun muss. Und er betet, er ringt im Gebet darum: Gott, was soll ich tun? Und schließlich wird dieser Gedanke ihm eine Zuversicht, eine Gewissheit. Und er tritt vor den persischen König. Das schauen wir uns nächste Woche an, was dann passiert. Aber wir erinnern uns, Nehemia ist ein Mundschenk. Er ist ein Berater. Er ist kein Bauarbeiter und er ist kein Anführer. Und doch werden wir sehen und lesen, wie Gott diesen Mann beruft, was zu tun, als ein Anführer, als ein Statthalter, die Stadtmauer Jerusalems aufzubauen. Nehemia ist nicht bereit dazu. Er hat es nicht gelernt. Wahrscheinlich hat er nie im Leben irgendwelche Mauern gebaut. Er soll die Stadtmauer aufbauen. Und er wird die Stadtmauer aufbauen, mit Gottes Hilfe. Trotz großer, wirklich großer Hindernisse und Schwierigkeiten. Und das Ganze tut er in 52 Tagen. 52 Tage, das sind ungefähr 8 Wochen. Und das ist, grob gesagt, ungefähr so lang, wie wir uns mit dem Buch beschäftigen werden, Nehemia, mit dieser Predigtreihe. Und es ist großartig, was Gott in so einem kurzen Zeitraum alles in Jerusalem ermöglicht hat. Und ich möchte euch jetzt ganz doll ermutigen, nicht zu klein von Gott zu denken. Nehemia hat es erlebt, in 52 Tagen ist das Unmögliche möglich geworden. Gott ist allmächtig. Und ohne Schwierigkeiten und Leid und Probleme jetzt kleinreden zu wollen, Gott ist größer als das alles. Und ich möchte euch ermutigen, es jetzt mal ganz praktisch zu machen. Zu Hause oder nach dem Gottesdienst, ist eigentlich egal, setzt euch mal hin. Nehmt euch einen Zettel, vielleicht das Gottesdienstheft, da ist der Predigttext drauf. Nehmt euch einen Zettel und schreibt mal auf, was sind die Dinge in meinem Leben, die Probleme und die Schwierigkeiten, meine Gebetsanliegen. Wo sehne ich mich nach Gottes Eingreifen? Oder vielleicht spürst du auch so ein bisschen ähnlich wie Nehemia irgendwie so einen Ruf in deinem Herzen. Ein Ruf, wo du denkst, vielleicht will Gott mich gebrauchen, dies oder jenes zu tun. Eine Berufung ist ja nicht immer gleich Pastor oder so. Ja? Nehemia wird Bauarbeiter im Grunde. Eine ganz praktische Berufung. Vielleicht spürst du so einen Ruf. Und dann schreib auch das mal auf. Egal, was es jetzt ist. Und dann nimm dir diese 8 Wochen, in denen wir uns mit dem Buch Nehemia beschäftigen und bete dafür. Ringe im Gebet darum, wie Nehemia das getan hat. Und nimm dir ruhig ein Beispiel an Nehemias Gebet. Ja, wir haben es eben durch uns angeschaut. Er spricht Gott an. Er richtet seinen Blick auf Gottes Wesen. Er bittet Gott um Vergebung, wo er gesündigt hat. Er hält sich fest an Gottes Verheißungen und er bittet ihn um Weisheit und Hilfe. Und macht das mal 8 Wochen. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich weiß jetzt nicht, was eure Gebetsanliegen sind. Es ist wahrscheinlich komplett unterschiedlich. Jeder von uns hat andere Dinge. Und das müssen keine großen Stadtmauern sein, das können auch kleinere Dinge sein, was euch beschäftigt. Betet darum und bittet Gott um seine Hilfe, um Weisheit, was ihr tun sollt und richtet euch immer wieder auf Gott aus. Und vielleicht wird der ein oder andere uns in 8 Wochen ein Zeugnis ablegen können, was passiert ist, wie er Gottes Eingreifen erlebt hat, wie er erlebt hat, dass Gott in seinem Leben wirkt. Ich bin gespannt. Gott kann auch in deinem Leben aus Schwierigkeiten Chancen machen. Aus Perspektivlosigkeit Perspektiven, aus Problemen eine Berufung. Aus Mitgefühl eine Berufung. Lasst uns nicht zu klein von diesem Gott denken. Wir beten. Vater, du bist so mächtig und herrlich. Und du liebst uns mehr, als wir es jemals verdienen würden. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir für dein Eingreifen im Volk Israel bei Nehemia. Wir danken dir, dass wir das lesen dürfen, wie du wirklich Unmögliches möglich gemacht hast, wie du deine Gnade und deine Macht erwiesen hast, diesen Menschen. Und Herr, du siehst auch, was jeden Einzelnen von uns angeht, was uns beschäftigt, was uns Schwierigkeiten bereitet, wo wir entmutigt sind, wo wir perspektivlos sind, wo wir vielleicht auch irgendwie einen Ruf spüren und nicht wissen, Gott, ist das dein Ruf? Und ich möchte dich bitten, so wie Nehemia das getan hat, dass du unsere Gebete erhörst, alle Gebete derer, die dich ehren wollen und dir dienen wollen. Herr, erhöre diese Gebete. Zeige du uns vielleicht gerade in den nächsten 8 Wochen, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mächtiger bist als alle Probleme und Schwierigkeiten, die es so gibt.